Такой красивый и нарядный. Du bist so schön, so gut gekleidet. Да. Вам классно в церкви? Geht's euch gut jetzt in der Gemeinde? Вам классно в церкви? Geht's dir gut in der Gemeinde? Yes, теперь я слышу, что классно. Jetzt höre ich was. Да, одно только прославление geht. Чего стоит. Also der Lobpreis alleine ist schon Где ты еще sehr так потанцуешь с утра? Wo könntest du noch so viel tanzen am Morgen? Die Nachbarn werden dich rausschmeißen. И знаете, вот я так подумал, церковь можно еще сравнить как путешествие. Wisst ihr, Gemeinde kann man auch noch mit einer Reise vergleichen. Вот человек собрался, ну скажем, на автомобиле с Германии, ну, не знаю, в Испанию. Also der Mensch hat sich auf den Weg gemacht, jetzt zum Beispiel nach Spanien, also mit dem Auto will er да. dahin fahren. И ему по дороге необходимо заправлять свой автомобиль. Und natürlich unterwegs muss er auch sein Auto tanken. Ну, логично, иначе он не das доедет. Logisch. Sonst wird er nicht ans Ende bis zum Schluss schaffen. Но Испания это такая цель. Aber in Spanien ist so ein Ziel. Наша цель какая? Was ist eigentlich unser Ziel? Небеса наша цель. Der Himmel ist unser Ziel. И вот воскресенье это Und как Sonntags, заправка. Das ist wie eine Tankstelle zu sein. Для твоего духовного автомобиля. Beziehungsweise Benzin für dein geistliches Auto. Смотри, не проезжай заправку. Also fahr doch nicht an der Tankstelle einfach so vorbei. Да. И вот если с автомобилем все понятно. Wenn jetzt mit dem Auto alles klar ist. Если у тебя мотор работает на бензине, ты заливаешь бензин. Also wenn du Benzin eintanken musst, dann tankst du Benzin ein. Если солярка, солярка. Wenn du Diesel, Diesel, dann Diesel. Ist klar, ne? Вот. То с нашей жизнью немножко сложнее. Aber mit unserem Leben ist ein bisschen komplizierter. Если мы не заправимся Божьим словом, wenn wir uns nicht mit Gott seinem Wort auftanken, то наш мозг обязательно найдет что-то другое. Wird unser Gehirn bestimmt etwas anderes finden. И поверь мне, und glaub mir, это не всегда хорошо. Das wird nicht immer gut для sein твоего мотора. Für deinen Motor. Да? И вообще, я открою вам секрет. Und ich werde euch jetzt ein Geheimnis entlüften, если вы еще не знали, wenn ihr das noch nicht gewusst habt, наш мотор работает на Божьем Слове. Unser Motor arbeitet Аминь. Auf dem Wort, Поэтому auf dem заправляйся Gottes Wort. Сегодня. Deswegen tank dich heute auf. И пусть твой мозг, разум и дух будут работать нормально. Dein Gehirn, dein Geist soll gut funktionieren. И вообще, я узнал, что наш мозг очень уникальный. Und wisst ihr was, ich habe erfahren, dass unser Gehirn sehr komplex ist oder ja, unikat ist, ein Unikat. Да, он продолжает работать всю жизнь. Das arbeitet das Leben lang. Also, с самого нашего рождения всю жизнь. Also von Kindheit auf, beziehungsweise wo wir geboren wurden und dann das Leben, also das ganze Leben lang. До того, пока мы не купили телевизор. Aber bis zu bestimmten Moment, also bis zum einen Moment, wo wir Fernseher gekauft haben. Это, конечно, шутка. Das war natürlich ein Witz. Но знаете, что в каждой шутке есть доля шутки. Aber wisst ihr, es gibt immer einen Teil des Witzes in jedem Witz. Вот. Я, конечно, не против телевизора. Ich bin nicht gegen einen Fernseher. У меня тоже есть дома. Ich habe auch eins daheim, nur eins. Но мой тебе такой совет. Aber jetzt ein Rat an dich. Соблюдай такую пропорцию. Also halte diese Proportion auf. Полчаса телевизора. Also halbe Stunde Fernseher gucken. Пять часов молитвы и Библии. Und fünf Stunden Gebet und Bibel lesen. И тогда все будет в порядке. Dann wird alles in Ordnung bei dir sein. Хорошо, давайте мы сегодня поразмышляем на такую тему. Wir machen uns heute Gedanken über ein Thema. Лучше, чем ничего. Besser als gar nichts. Знак вопроса. Fragezeichen. Уже пару лет я хожу в спортзал. Also, schon ein paar Jahre besuche ich Fitnessclub. За эти пару лет я познакомился там с людьми. In diesen paar Jahren habe ich Menschen kennengelernt. И за эти пару лет я сделал для себя такой вывод. Und in diesen paar Jahren habe ich für mich eine Schlussfolgerung gezogen. Некоторые люди ходят в спортзал по принципу. Einige Menschen besuchen Fitnessclub nach dem Prinzip. Лучше, чем ничего. Es ist besser als gar nichts. Что это значит? Was bedeutet das? Ну, исходя из того, что я вижу. Also, ja, ich schaue mir das alles an. Эти люди ходят не для того, чтобы, например, набрать мышечную массу. Und ich sehe, die Menschen gehen nicht ins Fitnessclub, damit sie ein bisschen mehr Muskeln bekommen. Или избавиться от жировой массы. Oder die Fett verbrauchen können. Эти люди ходят в спортзал, Diese Menschen besuchen Fitnessclubs, чтобы успокоить свою совесть. Damit sie ihr Gewissen stillen können. Ну я же хожу в спортзал. Also ich besuche ja Fitnessclubs. Я что-то делаю. Ich mache ja was. Но вот такой принцип лучше, чем ничего. Aber dieses Prinzip besser als gar nichts. Он принесет малые результаты wird в спортзале. Wird dir wenige Resultate bringen, also in einem Fitnessclub. Да, а иногда это даже может повредить здоровью. Und manchmal kann es sogar der Gesundheit schaden. Вот. И почему я об этом хочу говорить? Warum möchte ich heute darüber sprechen? В наше время такое отношение к жизни. In unserer Zeit haben viele so eine Einstellung zum Leben. Оно пытается пробраться и в церковь. Und diese Einstellung möchte sich auch einnisten bei uns in die Gemeinde. И как результат. Und als Resultat. это не дает больших результатов. Das bringt keine großen Resultate в нашей христианской жизни. In unserem christlichen Leben. И мы имеем большую опасность Wir haben eine große Gefahr, слиться с этой общей серой массой этого мира. Mit diesen, grauen Masse eins zu werden. Но вы знаете, Aber wisst ihr was? Как мы сейчас пели, Wo wir jetzt gerade gesungen haben, Иисус, Jesus, он свершилось, как hat vollbracht. Er hat es vollbracht. Да. Не зря умер Иисус. Es nicht umsonst gestorben. Он умер не для того, чтобы мы жили как все. Es nicht deswegen gestorben, damit wir so leben wie der Rest. И это не гордость. Und das ist kein Stolz. Это так и есть. Das ist wirklich мы другие. So. Wir sind anders. Иисус проделал этот нелегкий путь как первенец. Und Jesus hat auch diesen nicht einfachen Weg vollbracht wie der Erstling. Чтобы дать нам сегодня особенную жизнь. Damit wir ein besonderes Leben bekommen können. Наша жизнь должна отличаться от серой массы. Und unser Leben soll auch von dieser grauen Masse unterscheiden. Аминь. Аминь. Вот смотрите, когда спортсмен готовится к Олимпийским играм. Schau her, wenn ein Sport, ein Sportler sich für Europameisterschaft то, поверь мне, его жизнь отличается от твоей. Und glaub mir, also sein Leben unterscheidet sich von deinem Leben. Ему даже мимо Макдональдса пройти нельзя. Er kann nicht mal an McDonald's fahren. У него все по расписанию: завтрак, обед, отдых, тренировки. Bei ihm läuft alles nach Plan, also Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Training. Все у него строго. Alles ist bei ihm sehr streng geregelt. Но почему, зачем? Und warum, weshalb? Я хочу как все. Ich möchte auch wie der Rest. Я не хочу как вот какой-то особенный быть. Ich möchte auch nichts Besonderes sein. Но настоящий спортсмен знает цену золотой медали. Aber ein echter Sportler weiß den Preis von einer goldenen Medaille. И цена золотой медали. Und der Preis von einer goldenen Medaille. Он платит ее сейчас. Er zahlt das jetzt, diesen Preis. А медаль будет потом. Und die Medaille bekommt er später. И он понимает это. Und das versteht er auch. Без этой цены. Ohne diesen Preis нету победы. Gibt's auch kein Sieg. Друзья, так и нам нужно сегодня это понимать. Wir sollen es auch heute begreifen. Наша цель не просто ходить в церковь. Unser Ziel ist nicht einfach in die Gemeinde zu besuchen. Ну, я хожу два раза в неделю в церковь. Also ich besuche zweimal in der Woche die Gemeinde. Все круто. Und alles läuft gut bei mir. Нет, у нас есть цель. Nein, wir haben ein Ziel. И это покруче, чем золотая медаль. Und das Ziel ist viel besser als die это goldene небеса. Medaille. Das ist der Himmel. Вы помните, пастор рассказывал? Also Pastor hat auch mal erzählt. Там все из золота. Dort wird alles aus Gold sein. Круто. So toll. Я так радуюсь, когда я туда попаду. Ich freue mich so sehr, wenn ich dahin komme. Итак, как же это связано с нашей духовной жизнью? Und wie ist es jetzt mit unserem Leben, geistlichen Leben? Над этим мы сегодня и поразмышляем. Und darüber machen wir uns heute Gedanken. Вот давайте представим два человека. Stellen wir uns jetzt zwei Menschen vor. Один человек ходит в Макдональдс. Einer geht immer zu McDonald's essen. Каждый день три раза. Jeden Tag, dreimal am Tag. Да, и кушает свой Big Mac, там что Und там dort еще есть. Ist er seinen Big Mac. И не напрягается. Und er strengt sich gar nicht an. Второй человек, Und ну, der zweite, тоже любит Макдональдс. Der mag auch, eigentlich auch in McDonald's essen. Но он принимает решение заняться собой. Also auf sich aufzupassen. Он записывается в спортзал. Er meldet sich im Fitnessclub an. Он уже такой узнал, что такое скакалка, гантели. Und dann weiß er schon, was Hanteln sind oder Seil, Springseil. Да, и начинает заниматься. Und dann fängt er an zu trainieren. И вот если первый продолжает жить, как жил. Und wo der eine sein Leben genauso weiterlebt wie davor. И пока здоровье его не беспокоит. Wo seine Gesundheit noch in Ordnung ist. Все нормально. Also es läuft gut bei ihm alles. По крайней мере, он так думает. Beziehungsweise er denkt sich so. То второй человек Und der zweite, через год-два начинает замечать. In zwei Jahren fängt er an zu verstehen, zu merken. О, так мне нужно какие-то прилагать усилия. Oh, ich muss eigentlich jetzt mich bemühen oder mich anstrengen. Чтобы продолжаться оставаться на этом пути. Ah, damit ich weiterhin auf diesem Level oder diesem Weg bleibe. То есть, если вначале было все happy. Wo am Anfang alles happy ausgeschaut И hat. Вначале очень быстро видны результаты. Und am Anfang sieht man auch sehr stark die Resultate. Да, то в последующем времени нужно вот эту дисциплину иметь. Und nach einiger Zeit muss man diese Disziplin aufweisen. То есть со временем проходит эта эйфория. Also diese Euphorie vergeht. И второй человек начинает идти на компромиссы. Und der zweite fängt an, Kompromisse einzugehen. Ну, сегодня пропущу тренировку. Ah, ich werde heute jetzt nicht beim Training dabei sein. Или вот он пришел на тренировку. Oder er kommt zum Training. Думает, сегодня вот это не буду делать. Und dann meinte so, ja, das lasse ich jetzt weg. Я же уже пришел. Ich bin ja schon da. И так пойдет. Und das wird schon ausreichen. Или что еще хуже? Oder was noch schlimmer wäre? Человек ничего не хочет менять в своих тренировках. Der Mensch will gar nichts an seinen Trainingseinheiten ändern. И получается, он делает это уже не ради цели. Und macht es jetzt nicht wegen einem Ziel, а просто. Sondern einfach so. Как мы сказали, лучше, чем ничего. Wo wir am Anfang gesagt haben, besser он делает als это, gar nichts. Чтобы успокоить свою совесть. Macht es nur, sein Gewissen zu stillen. Вот мой сосед, он ничего не делает. Mein Nachbar macht doch nicht, macht gar nichts. А я хожу в фитнес. Und ich besuche einen Fitnessclub. Да. Ja. Ты молодец. Du machst es gut. Но вопрос, насколько это эффективно? Aber die Frage stellt sich, wie effektiv das ist. И такой человек уже поменял цель на комфортную жизнь. Я понимаю, у всех у нас разные цели. Ich weiß, jeder von uns hat unterschiedliche Ziele. И до того, как мы пришли к Господу, und wo wir zum Herrn gefunden haben, у нас были земные цели, простые земные цели. Hatten wir so einfache Ziele, irdische Ziele gehabt. Но придя к Господу, мы понимаем, als wir zum Herrn gefunden haben, что есть цель больше. Haben wir begriffen, dass es ein viel wichtigeres Ziel gibt. Есть цель небесная. Es gibt das Ziel, was Himmel ist. И вот чтобы достичь эту цель, und dieses Ziel zu erreichen, у нас не получится жить по принципу лучше, чем ничего. Können wir nicht weiterhin so leben, also besser als gar nichts. Нам нужен другой принцип. Wir brauchen ein anderes Prinzip. Все или ничего. Alles oder nichts. Аминь. Аминь. Давайте мы обратимся к Библии. Wir lesen jetzt in der Bibel. Philipper 3, глава, 13-14 стихи. Philipper 3, 13-14. Вот апостол Павел знал толк в дисциплине. Ja, wusste den Sinn in dieser Disziplin. Он писал: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich, und ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Смотри, апостол Павел имел цель перед глазами. Schau, Apostel Paulus hatte ein Ziel vor Augen. Эта цель была небеса. Und das Ziel war Himmel. И всю свою жизнь он стремлялся вперед. Und sein ganzes Ziel, jagte er diesem Ziel zu. Всю свою жизнь он посвятил тому, sein ganzes Leben hat er dahin gewidmet, чтобы направлять людей в небеса. Damit er die Menschen in den Himmel begleiten kann. Да, он все оставил, он все, как написано, почитал за мусор. Wie es hier geschrieben steht, er hat alles für Müll gehalten. Все ради небес. Alles für den Himmel. И даже он писал Коринфянской церкви. Er hat auch an Korinther geschrieben. Мне не важно, что люди обо мне думают. Egal, was die Menschen jetzt über mich denken. Да я и сам о себе не сужу. Ich urteile mich selbst nicht. То есть апостол Павел жил по принципу небеса или ничего. Nach dem Prinzip gelebt, entweder der Himmel oder nichts. Аминь. Он сделал свой выбор. Er hat die Wahl getroffen, seine Wahl getroffen. Его выбор был прост. Und seine Wahl war einfach. Небеса. Der Himmel. Ради небес, все ради небес, все ради призвания. Alles wegen dem Himmel, alles wegen der Berufung. И вы знаете, его даже не пугала смерть. Wisst ihr, er hatte keine Angst vom Tod. Его не пугало жить, где придется. Er hatte keine Angst, dort zu leben, wo er hingeschickt wird. Он даже как мы. Er war genau so, oder wie genau wie wir. Имел мини-джоб. Hat er vielleicht auch einen Minijob да, gehabt? Работал по ночам, делал палатки. Er hat nachts gearbeitet, er hat die Zelte aufgebaut. Все ради небес. Alles für den Himmel. Ну вот я смотрю на Павла. Ich schaue mir den Paulus an. И думаю. Und denk mir. Но почему у меня так не получается? Warum schaffe ich nicht genau so wie er? У меня тоже есть мини-джоб. Ich habe auch einen Minijob. Вы знаете, вот бывает такой христианин, wisst он и не свой, и не чужой. Wisst ihr, so ein Christ gehört weder zu einer Seite noch zur anderen Seite. Иисус говорил о своих. Und Jesus hat immer über seine gesprochen. Они не от мира. Meine sind nicht von dieser Welt. Как и я не от мира. Wie ich auch nicht. Вы помните, у нас была эта серия, да? Wir hatten mal diese Serie gehabt. Но есть вот такой христианин, он и в церкви свой. Es gibt so einen Christen, der ist in der Gemeinde sein. И в мире свой. Aha, sein, also und in der Welt sein. То есть такой человек старается везде быть как дома. Also so ein Christ, der versucht überall wie zu Hause sich zu fühlen. Chamäleon. So ein Chamäleon. Да. То есть в мире он ведет себя так, как будто нет небес. Also in der Welt lebt er so, als ob es gar keinen Himmel gäbe. А в церкви он ведет себя так, как будто нету мира. Und in der Gemeinde lebt er so, als ob er gar keine Welt вот, gäbe. Вот так вот, как говорят, ни рыба, ни мясо. Und weder Fisch noch Fleisch. Да, ни то, ни сё. Weder noch. Но смотрите, если я здесь живу, как будто нет небес. Schaut her, wenn ich so lebe, als ob es keinen Himmel gäbe. То есть большая вероятность. Dann gibt's eine große Möglichkeit. Что мне будет скучно на небесах. Oder Wahrscheinlichkeit, dass ich mich langweilen werde, wenn ich in den Himmel komme. Почему? Warum? Да потому что я здесь про них не думал. Weil ich hier auf der Erde mir gar keine Gedanken über den Himmel gemacht habe. Я не готовился к небесам. Ich habe mich nicht für den Himmel vorbereitet. Друзей у меня там нету. Ich habe keine Freunde dort. Сокровища не собирал. Ich habe keine Schätze gesammelt. Счета нету банковского там на небесах. Ich habe kein Konto im Himmel. Вообще, что там делать? Also, was soll ich jetzt alles dort machen? Но Иисус сказал, sagte, я пойду и приготовлю вам место. Ich gehe und ich bereite für euch einen Platz vor. И он не врет. Und er hat nicht gelogen. Это место, я уверен, шикарное. Dieser Platz ist, dieser Ort ist, ja, sehr, sehr schön. Но вы знаете, чтобы это место было шикарным для тебя, wisst ihr, damit dieser Ort auch für dich schön ist, то нужно уже здесь, на земле, musst bereits jetzt auf der Erde посвятить себя небесам. Dich dem Himmel widmen. В мыслях, в мечтах, in, в делах. Oder hingeben, ja, in Gedanken, in deinen Taten, Handlungen. Полюби небеса. Gewinne den Himmel lieb. Больше, чем Канары или Египет. Mehr als Kanarien oder Ägypten. Да. Нет, я не против. Можно отдыхать Nein, на Канарах. Nein, ich bin nicht gegen Urlaub oder so. Но если ты не полюбишь небеса сейчас, wenn du den Himmel jetzt nicht lieb gewinnst, то тебе будет скучно там. Dann wirst du dich langweilen im Himmel. И вот если нету посвящения здесь на земле Богу, wenn du keine Hingabe hier zu Gott ausübst, то на небесах это будет выглядеть как минимум странно. Dann wird das ja mindestens als komisch aussehen. Ну вот представьте себе. Also stell dir vor. Такая картина на небесах. So ein Bild haben Все прославляют Господа. Alle preisen den Herrn. Наша группа прославления поет. Unser Lobpreisteam betet Gott an. А человек такой сидит рядом. Und einer singt so daneben. Одинокий. So einsam. Одинокий на небесах. Einsam im Himmel. Он говорит, ты что здесь сидишь-то? Und dann fragt man ihn, ja, wieso sitzt du hier rum? Da говорит, что-то скучно здесь у вас. Ah, ich langweile mich so hier. Можно мне в ад на недельку? Kann ich in die Hölle jetzt für eine Woche? Ну, знаешь, можно. Ja, kannst du vielleicht Только doch, навсегда. Ja. Aber nur für immer. А то ты через недельку придешь и будешь вонять тут серой. Sonst kommst du dann in einer Woche zu uns wieder und dann stinkst du nach Schwefel. Понимаете? Versteht ihr? Посвяти свою жизнь небесам уже здесь, на земле. Sein Leben Gott hinzugeben, dem Himmel hinzugeben, hier auf der Erde bereits. И тогда тебе не будет скучно там, dann на небесах. Dann wirst du dich im Himmel nicht langweilen. И вот еще самая большая опасность для нас, und die größte Gefahr besteht für uns, когда мы начинаем себя сравнивать с людьми этого мира. Wenn wir uns mit den Menschen aus dieser Welt vergleichen. Я пережил такое сам. Ich habe selbst mal erlebt. Я встречаю своих старых знакомых, друзей. Ich treffe meine alten Bekannten. Они видят, что произошло в моей жизни. Und die sehen auch, was alles in meinem Leben passierte. Они узнали от меня, как можно с этим справиться. Und die haben auch von mir erfahren, wie sie damit zurechtkommen können. Но они приняли свое решение. Aber sie haben selbst ihre, ja, ihre Wahl И getroffen. Они живут, как хотят жить. Und sie leben weiterhin so, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Und со временем я стал замечать, ловить себя на мысли. Nach einiger Zeit habe ich mich beim Gedanken gefangen. Wow, смотри, а я какой крутой. Wow, schau her, ich bin so cool. Не курю, не ich пью. Rauche nicht, ich trinke nicht. Спортом занимаюсь. Ich mache Sport. Даже в церковь хожу. Oh, ich gehe sogar in die Gemeinde. Stell dir Ой, vor. Какой я классный. Ah, ich bin so toll. Как моей жене повезло. Meine Frau hat Glück mit mir. Но вы знаете, это опасное мышление. Aber wisst ihr, das ist eine gefährliche Denkweise. Почему? Warum? Это же правда. Das stimmt doch alles. Шучу. Nein, Scherz. Да? Нет. Это опасно. Nein, das ist gefährlich. Потому что, как мы слышали в воскресенье, weil wie wir es am Sonntag gehört haben, если ты так начинаешь думать, wenn du anfängst so zu glauben, то ты уже распаковал чемоданы. Dann hast du bereits deine Koffer ausgepackt. Ты сидишь в аэропорту und du bist am Flughafen, и распаковал чемоданы. Und hast deine Koffer ausgepackt. Но твоя цель не аэропорт. Aber dein Ziel ist nicht Flughafen. Твоя цель? Aber dein Ziel ist, кто со мной? Wer ist mit mir, bei mir? Ну, парочку. Also ein paar. Аминь. Наша цель небеса. Also unser Ziel ist Himmel. И Посвященный человек, он всегда имеет цель перед глазами. Ein hingegebener Mensch hat immer ein Ziel vor Augen. И такой человек сравнивает себя, да. Und so ein Mensch, der vergleicht sich tatsächlich с Писанием, aber mit der Schrift, написано, mit der Bibel. Вникай в учение es и в себя. Geschrieben, schau in dich hinein und auch in die Schrift hinein. И таким образом ты спасешь и себя, dann wirst du dich retten и людей, окружающих тебя, und auch die Menschen in deiner Umgebung wirst du auch zur Rettung bringen. Вы знаете, нельзя быть наполовину таким христианином. Wisst ihr, man kann nicht halb Christ sein. Я стал верующим, хожу в церковь. Ich bin jetzt gläubig geworden, ich besuche Gemeinde. Нет, вера — это и есть жизнь. Nein, der Glaube ist unser Leben. И, конечно же, я посвящен в этом. Natürlich, ich bin da hingegeben. А по-другому никак. Anders würde es gar Потому nicht что человек, laufen können. Человек должен быть во что-то погружен. Weil der Mensch muss in irgendwas eingetaucht sein. Если он поверхностный, wenn er nur oberflächlich bleibt, его будет туда-сюда мотать. Dann да? wird er immer hin und hin geschmissen. Каждый во что-то должен быть погружен. Jeder von uns soll in irgendwas eingetaucht sein. Вы знаете, да, что не тонет? Wisst ihr, was nicht untergeht? И это не дерево. Und das ist nicht Holz? Это шутка. Даже бомжи, знаете, даже бомжи имеют вот эту вот укорененность. Sogar die Obdachlosen haben diese Hingabe. То есть они убеждены, что нужно так жить. Этих людей вообще трудно переубедить и как бы их адаптировать в общество нормальное. Und es wird uns schwer fallen, wenn wir diese Menschen überzeugen wollen würden, ein normales Leben anzufangen. Да, потому что они убеждены, что так надо жить. Weil das sind ihre Überzeugung, so will ich, so soll ich leben. Поэтому они посвященные люди. Deswegen sind sie Menschen, die hingegeben sind. Наркоманы посвященные люди. Drogenabhängige sind auch. Алкоголики посвященные люди. Oder Alkoholiker sind solche Menschen. С каким посвящением и креативом они ищут похмелиться с утра? Mit so einer Hingabe oder Kreativität suchen sie nochmal morgen nochmal zu trinken. Да, потому что они посвященные люди. Weil sie Menschen sind, die sich hingegeben haben. Политики посвященные. Oder Politiker zum Beispiel. Воры посвященные. Oder die Diebe. Ученые посвященные. Oder die Wissenschaftler. А вот от христианина требует, ты чего? Aber не заходи так далеко. Wenn man sich einen Christen anschaut, sagt man zu ihm, nein, geht doch nicht so weit. Но ты же освободился от наркотиков. Du hast dich doch von Drogensucht befreit. Зачем тебе эта церковь? Wofür brauchst du die Gemeinde? Еще и молиться начнешь. Und dann fängst du noch an zu beten. Фанатиком станешь. Dann wirst du zu einem Fanatiker. Нет. Nein. Бери пример с апостола Павла. Also nimm dir doch ein Beispiel Будь vom посвященным Apostel человеком. Paulus und sei so ein Mensch, der hingegeben ist. Вот апостол Павел был посвященный. Apostel Paulus war so einer. И сегодня весь мир получает от него благословение. Und die ganze Welt bekommt heutzutage einen Segen von ihm. Хорошо, но как же нам быть посвященными? Und wie sollen wir eigentlich hingegeben sein? Когда вокруг столько событий происходит? Wo uns herum so viele Ereignisse passieren. Давайте разберемся. Lass uns da ein bisschen Мы прочитаем Евреям 12 глава. Hebräer 12. 1-2 стихи. 1-2. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех. И с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Взирая на начальника и свершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамлением, и воссел одесную престола Божия. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lass uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lass uns mit Ausdauer laufen in den Kampf, der von uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Wow, вот эти два стиха такие классные. Diese zwei Verse sind so toll. Можно вообще на них всю свою жизнь строить. Man kann sein ganz Leben lang auf diesen zwei Versen bauen. Итак, вот мы начнем с того, что здесь написано, имея вокруг себя облако свидетельств. Also eine Wolke von Zeugen um sich herum haben. Зачем и как мне это может помочь? Wofür und wie kann es mir überhaupt helfen? Ну, смотри, у тебя, например, не знаю, проблема с финансами. Schau, du hast vielleicht ein Problem mit Finanzen. Рядом с тобой сидит брат. Und neben dir sitzt sein Bruder. Бог сделал в его жизни чудо. Und in seinem Leben hat Gott ein Wunder vollbracht. Как ты думаешь, Бог может сделать в твоей жизни Was чудо? Was denkst du, kann Herr auch in deinem может. Leben Wunder tun? Ты ищешь работу. Zum Beispiel, du suchst nach einer Arbeit. Тяжело, не можешь найти. Oh, ist schwer, du kannst keine Arbeit finden. Рядом с тобой сестра. Und neben dir sitzt eine Schwester. Бог чудесным образом благословил ее классной работой. God hat sie auf übernatürliche Weise gesegnet. Может ли Бог тебя благословить? Kann dich Gott auch segnen? Может. Аминь. Natürlich, ja. То есть, понимаете, облако свидетелей вокруг тебя. Also eine Wolke von Zeugen um dich herum. Вопрос. Und die Frage, куда смотришь ты? Wo schaust du hin? В телевизор? In dein Fernseher? Вы помните, да? Wisst ihr noch? Насчет телевизора. Also, wegen dem Fernseher. То, куда смотришь ты, будет определять твое направление в жизни. Wo du hinschaust, das wird deine Richtung, die Richtung zeigen. Будешь ли ты двигаться к цели? Ob du jetzt zum Himmel hingehst, или просто, чтобы комфортно жить. Oder dein Leben so verbringst, damit du ein komfortables Leben hast. Это неплохо, жить в комфорте, в достатке. Das ist doch nicht schlecht, jetzt ein komfortables Leben. Вообще Иисус для этого leben и пришел. Leben oder Jesus ist deswegen auch gekommen. Да, мы читаем, что он пришел жить, дать нам жизнь в достатке. Aber wir lesen auch, dass der Herr gekommen ist, um uns im Überfluss, ein Leben im Überfluss zu geben. Важно, чтобы такая комфортная жизнь Aber wichtig, dass so ein komfortables Leben не отвлекла нас от главной цели. Dich nicht vom wichtigen Ziel abbringt. А наша главная цель Und unser wichtiges Ziel Аминь. Der Himmel. Вы уже выучили, молодцы. Das habe ich jetzt gelernt. Итак, имея облако свидетелей вокруг себя, eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, мы понимаем, что только Бог наше упование. Verstehen wir, dass nur der Herr unser Vertrauen ist. И Бог может и хочет делать чудеса в твоей жизни der сегодня. Der will und möchte oder will und wird auch Wunder in deinem Leben machen. То есть получается свидетельство Божьих чудес в жизни моего соседа. Also diese Zeugen im Leben моего соседа, ближнего. Also die Wunder im Leben von meinem Nachbarn. Да, они помогают мне быть верным Богу. Die helfen mir auch, dass ich Gott treu bleibe. Они дают мне уверенность. Und die geben mir auch Sicherheit. И укрепляют мою веру. Und die stärken auch meinen Glauben. Во втором стихе мы прочли, взирая на начальника славы и совершителя веры Иисуса. Im Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Вот на кого нам нужно смотреть. Das ist, auf wen wir schauen müssen. И с кем себя сравнивать. Und mit wem wir uns alles vergleichen sollen. И делать это постоянно, und не уставая. Und das sollen wir ständig tun, ohne müde zu werden. Почему? Warum? Вы помните историю Давида? Ihr erinnert euch an die Geschichte Davids? Давид был воин, поклонник. David war ein Beter und Kämpfer. И он, царь его помазал из пастуха в цари. Und der König hat ihn auch aus dem Hirten in den König gesalbt. И вот проходит время. Und einige Zeit vergeht. Давид уже такой на троне, все, царствует. David ist bereits auf dem Thron, er regiert. И уже его солдаты приносят ему победы, он дома расслабился. Und er ist bereits zu Hause, diese Soldaten bringen ihm auch schon Sieg und er hat sich so gemütlich gemacht. И что мы читаем, он делает? Und was lesen wir, was er nachher tut? Я вообще, когда первый раз читал, подумал, Давид, ты что делаешь? Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich mir, David, was machst du überhaupt? Ну, Бог, ладно, люди. Ah, okay, Gott, aber, oder Menschen, aber Gott. Но ведь Бог же все видит. Давид, ты чего? Gott sieht doch alles, was machst du jetzt? Он ведь не просто берет чью-то чужую жену. Er nimmt sich nicht einfach eine fremde Frau. Он еще убивает человека. Er tötet noch einen anderen Menschen. Но в чем же причина его поступка? Aber warum handelt es so? Он такой поклонник был, такой горячий. So anbeter, so leidenschaftlich anbeter. Давайте мы прочтем 2 Царств, 11 глава, 2 стих. 2 Samuel 11:2. Lass uns danach lesen. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива. Und es geschah, als David zur Abendzeit von seinem Lager aufstand und auf dem Dach des königlichen Hauses umherwandelte, da sah er vom Dach aus eine Frau sich baden. Und die Frau war von sehr schönem Ansehen. Как дальше развивалась история, мы все знаем, да? Und wir wissen alle, wie die Geschichte weiterging. И мы видим здесь, что Давид вошел в зону комфорта. Und wir sehen hier, dass David in ein komfortables, unter die komfortable Zone hineinging. Его взгляд переместился с небес на землю. Sein Anblick vom Himmel richtete sich jetzt auf die Erde. И вот это временное послабление стоило Давиду многих жизней. Diese seine kurzzeitige Schwäche kostete ihn eigentlich sein Leben. Жизни других людей. Ah, das Leben anderer Menschen. То есть получается, его это временное расслабление не только имела влияние на него. Also diese kurzzeitige Schwäche hat nicht nur Einfluss auf sein Leben, но еще и на его дальнейший род. Wirkt, sondern auf die ganze Generation. Да, он теряет своего лучшего воина, он теряет ребенка. Er verliert sein Kind oder seinen besten und auch seinen besten Kämpfer. Всего лишь расслабился. Nur wegen dieser kleinen Schwäche. И посмотрел на какую-то женщину. Er hat sich eine fremde Frau angeschaut. Этот печальный пример великого царя. Und dieses traurige Beispiel von einem großen König. Показывает нам, zeigt uns auch, как важно иметь целеустремленный взгляд. Wie es wichtig ist, ein быть целеустремленным. Ein zielstrebig, also zielstrebig zu sein. Это не просто важно. Das ist nicht nur wichtig, это жизненно важно. Sondern lebensnotwendig. Не только для меня, но и для моих близких. Nicht nur für mich, sondern auch für die, die mich umgeben. Да, дорогие, мы живем с вами в необычное время, согласны? Ja, wir leben in einer ungewöhnlichen Zeit. Вот с одной стороны у нас все есть. Einerseits haben wir alles. Да? Ну, мы практически ни в чем не нуждаемся. Also, wir haben nirgendwo so Bedarf oder Not. Ну так, мелочи. Also, nur vielleicht so Kleinigkeiten. Там, на Канары съездить. Там, vielleicht auf Kanarien zu fahren. Ну это мелочи. Aber das sind alles Kleinigkeiten. А с другой стороны, мы попадаем в зону комфорта. Und andererseits geraten wir in eine komfortable Zone. Мы расслабляемся. Wir entspannen uns. Распаковываем чемоданы. Wir packen unsere Koffer aus. И начинаем жить по принципу. Und wir fangen an, nach dem Prinzip zu leben. Лучше, чем ничего. Besser als gar nichts. Я хотя бы хожу в церковь. Ich besuche wenigstens die Gemeinde. Читаю Библию. Lese in der Bibel. Посещаю домашнюю группу. Ich besuche Kleingruppen. Да, все это классно. Ja, das ist alles gut. Ты молодец. Du machst es gut. Но aber, какая твоя цель? Aber was ist dein Ziel? Не забыл ли ты о цели? Hast du dein Ziel vielleicht vergessen? Не потерял ли ты из виду свое призвание? Hast du vielleicht vor deinen Augen die Berufung vergessen? Павел стремился вперед. Paulus strebte sich immer nach vorne. Он забывал, что было вчера. Er hat immer vergessen, was hinter ihm war, und er ging immer nach vorne. Мы вспомним еще одну историю из Библии. Wir lesen jetzt noch eine Geschichte aus der Bibel. Помните такого Иосифа? Josef, erinnert euch an Josef? Да? Хорошо. И вот благодаря Иосифу, und dank Josef, как бы вот противовес Давиду. Das ist jetzt mit David nicht zu vergleichen. Ну, неважно. Благодаря Иосифу израильский народ остался жив. Also dank Josef, das israelische Volk blieb am Leben. История Иосифа начинается в пустыне. Und die Geschichte von Josef fängt in einer Wüste an. Он рождается 11-м ребенком в семье Иакова. Er ist elftes Kind in der Familie von Jakob. Jakob, да. Он был любимчиком. Er war sein Lieblingssohn. Он получил от отца особенные одежды. Er hatte auch schöne Gewänder von seinem Vater bekommen. Но старшие братья его недолюбливают. Aber seine älteren Brüder mögen ihn nicht so. Ну понятно, почему? Und ja, man ist klar, warum nicht? А еще больше братьям не нравились его сны. Und noch mehr haben die Träume von Josef den Brüdern nicht gefallen. Да, потому что в этих снах все ему, видите ли, поклонялись. Weil alle haben ihn angebetet in seinen Träumen. Даже чуть позже отец его уже начинает ругать. Ты чего? Sogar der Vater fängt an, ihn auf ihn rumzuhaken. Ja, ты, я, мать, тебе поклонимся, ты чего? Ich und deine Mutter sollen dich anbeten. Was soll das? Да. Вот. И вот согласитесь, у него была необычная жизнь. Und, stimmt mir doch zu, er hatte ein außergewöhnliches Leben. С одной стороны, он любимчик. Einerseits war er ein Liebling, also ein Lieblingssohn. А с другой стороны, такой камень преткновения. Und andererseits war er so Anstoß zum для своих братьев. Also Anstoßstein für seine Brüder. Вот. И тут подворачивается удобный случай. Und dann ergibt sich so eine Möglichkeit. И братья избавляются от него. Und Brüder entscheiden sich, also von ihm sich zu trennen. Да, мы знаем, они хотели сначала его убить. Wir wissen, also die wollten ihn zuerst töten. Но там брат заступился, и они его продают в рабство. Aber dann der Bruder hat gesagt, nein, wir sollen das nicht tun, und вот, man verkauft ihn in Sklaverei. Чтобы лучше понять, что вот чувствовал Иосиф. Um besser zu verstehen, was Josef alles so gefühlt hat. В один день его жизнь изменилась просто на 180 градусов. Schau, sein Leben hat sich auf 180 Grad geändert, also auf einem Tag. То есть сегодня он любимчик, все у него есть. Also er hatte eigentlich am Anfang alles gehabt, der war Lieblingssohn. А в конце дня он уже никто. Am Ende des Tages hat er nichts mehr gehabt, der war ein Sklave. То есть он не имел ничего. Er hatte nichts mehr. И казалось бы. Und man denkt sich so. Ну все. Okay, vorbei. Das war's. Как бы говорят, да? Но Иосиф не печалится. Aber Josef ist nicht traurig. Он не впадает в депрессию. Er verfällt nicht in Depression. Он продолжает дальше верить. Er glaubt weiterhin. И это достойно уважения. Und das verdient Respekt. Нам есть чему поучиться у этого парня. Wir können so viel lernen von diesem Jungen. Мы читаем Бытие, 39 глава, 2 по 5 стихи. Und wir lesen 1. Mose 39, 2 bis 5. «И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в его руках дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал в руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле». Und der Herr war mit Josef, und er war ein Mann, dem alles gelang, und so durfte er im Haus seines ägyptischen Herrn bleiben. Und als sein Gebieter sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr in seiner Hand alles gelingen ließ, was er unternahm. Da fand Josef Gnade in seinen Augen und durfte ihn bedienen. Und er setzte ihn zum Aufseher über sein Haus und gab alles, was er hatte, in seine Hand. Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und über alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Вот это да. So schön. Представляешь? Stell dir vor. Он попадает в рабство. Er gerät in eine Sklaverei, er verliert alles. Er думает, да что тут уже? Und er denkt sich, ja, was kommt jetzt noch? Засучивает рукава и пахать давай. Und er tut die hochkrempeln und was? Начинает пахать, работать. Und fängt an zu schuften. Да. То есть мы читаем, да, что он делал всякую работу. Und wir lesen hier, hat alle Arbeit gemacht. И тут не просто Господь благословляет его, Иосифа, und hier segnet der Herr nicht nur einfach Josef, но еще и весь дом египтянина ради Иосифа. Sondern auch das ganze Haus von Ägypters. Дальше история становится опять трагичной для Иосифа. Und dann wird die Geschichte trauriger für Josef. Жена Потифара подставляет его. Die Frau von Potiphar, also, macht ihm eine Falle. Да, и он попадает в тюрьму. Er gerät in ein Gefängnis. Но и там он не унывает. Und dort wird auch nicht betrübt. И там не оставляет его Господь. Der Herr lässt ihn nicht im Stich, auch dort. Как мы реагируем на обстоятельства вокруг нас? Wie reagieren wir auf die Umstände um uns herum? Иосиф ни разу не пошел на компромисс. Josef hat kein einziges Mal ist er Kompromiss eingegangen. Он всегда оставался верным Господу. Er blieb immer treu Gott. Менялись обстоятельства. Und die Umstände haben sich verändert. Менялись люди. Die Leute haben sich verändert. Но он оставался верным Богу. Aber er blieb immer Gott. Вы знаете, обстоятельства, treu. Они будут меняться. Wisst ihr, die Umstände werden sich immer ändern. Сегодня ты на коне, завтра ты под конем. Heute bist du vielleicht auf dem Ross und am nächsten Tag bist du unter dem Ross. А послезавтра ты вообще без коня. Und übermorgen bist du vielleicht ohne Ross. И ты такой, Halleluja! Und du denkst, oh, Halleluja! Что делать? Пойду работать. Soll ich machen? Oh, ich gehe jetzt arbeiten. Да? Начну новое дело, начну с нуля. Ich fange jetzt ein neues Business an, von null auf an. Я не знаю, что руководило Иосифом. Ich weiß nicht, was Josef alles gelenkt hat. Я люблю мечтать. Also ich liebe es zu träumen. Я вот так вот думал, ну так размышлял. So habe ich ein bisschen nachgedacht. Возможно, Иосиф сидел по вечерами у костра с отцом. Vielleicht saß Josef mit seinem Vater am Lagerfeuer abends. Отец ему рассказывал. Und der Vater hat ihm erzählt. Каким чудесным образом Господь вывел свой народ из Египта. Wie der Herr sein Volk aus Ägypten rausgeführt hat. Как много чудес он сотворил своему народу. Wo der Herr so viele Wunder für sein Volk vollbracht hat. И, наверное, Иосиф так. Вот так вот слушал его отца. Und vielleicht saß Josef so da, hat dem Vater zugehört. Wow. Und dachte, wow. И вот это как бы осталось в его сердце. Вот эти рассказы отца. А diese Geschichten blieben auch in seinem Herzen zurück. Я думаю, что вот эти рассказы и вдохновляли его. Und ich denke, all diese Geschichten haben Josef auch inspiriert. И укрепляли его веру. Und sie haben auch seinen Glauben gestärkt. Когда он попадал в такие обстоятельства. Wo er auch in solche Situationen geriet. Еще Иосиф имел страх Божий. Und Josef hatte auch Gottes Furcht gehabt. Мы читаем об этом в 39 главе Бытие, 8-9 стихи. 1. Mose 39, 8-9. Да, когда жена Потифара склоняла Иосифа. Wo die Frau von Potiphar Josef wie heißt es, betrügen wollte, nicht betrügen, verführen wollte. Мы читаем, но он отказался и сказал жене господина своего: «Вот, Господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сём, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом? Er aber weigerte sich und sprach zu der Frau seines Herrn: Siehe, mein Herr verlässt sich auf mich und kümmert sich um nichts, was im Haus vorgeht, und hat alles in meine Hände gegeben, was ihm gehört. Es ist niemand größer in diesem Haus als ich, und es gibt nichts, das er mir vorenthalten hätte, ausgenommen dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Вот это да. Представляешь, за сотни километров от родного дома. Stell dir vor, 100 von Kilometern von seinem Haus. Все чужие кругом. Um dich herum sind alle fremde Leute. Чужой народ, чужие законы. Ein fremdes Volk, ein fremdes Gesetz. И тут такое благословение. Und so ein Segen. Но он Aber ему даже в голову не приходит. Er bekommt das nicht mal in seinen Gedanken. А почему? Warum? Потому что он ходил перед Богом. Weil er vor Gott wandelte. Да, мы читаем, что он говорит: «Как же сделаю я себе великое зло и согрешу пред Богом?» Er sagt, wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Перед кем сегодня хожу я? Und vor wem wandle ich heute? От этого также будет зависеть мое поведение. Wird es auch, davon wird auch mein Verhalten sich abhängen. Нам нельзя забывать, перед кем мы ходим. Wir sollen nicht vergessen, vor wem wir wandeln. Ведь даже если ты ходишь перед людьми, auch wenn du vor Menschen wandelst, помни, что дашь отчет ты Богу. Sei dir sicher, dass du noch Rechenschaft ablegen Gott gegenüber wirst. Ведь людям все равно, как ты и что. Also Menschen ist eigentlich egal, was in deinem Leben so passiert. Я сейчас не про церковь, конечно, в основном, да? Also ja, im größten Teil. А вот Бог, он может и хочет тебя благословить. Gott will und er wird dich segnen. Как он это сделал Иосифу и благословил целый народ через жизнь Иосифа. Josef gesegnet hat und auch das Volk durch Josef gesegnet hat. И вот все мы знаем такую хищную птицу орел. Wir wissen, wir kennen alle Adler, diesen wilden Vogel. Да, это такой символ силы, мудрости. Das ist ein Symbol von Weisheit, von Kraft. Единственная птица, которая нападает на орла, это ворон. Der einzige Vogel, der den Adler attackiert ist. Ворон. Рабе, oder? Да, рабе. Да, то есть он нападает сверху на орла. Er attackiert den Adler von oben. И впивается ему в шею. Und kommt in seinen genau seinen Nacken. Какая rein. Реакция у орла? Und was welche Reaktion hat der Adler? Он с ним не сражается. Er bekämpft ihn nicht. Он даже не пытается его скинуть. Er versucht nicht mal ihn so vor sich runterzuschmeißen. Он расправляет крылья и поднимается вверх. Er breitet seine Flügel auf und kommt in die Höhe. Выше, выше, выше. Höher und höher und höher. И чем выше он поднимается, тем меньше воздуха. Und je höher kommt, dort gibt's weniger Luft. И со временем ворону нечем дышать. Und dann mit der Zeit hat auch der Rabe keine Luft mehr. И он сам отпадает. Und er schmeißt sich einfach runter von dem Adler. Дорогие, хорошая новость. Meine Lieben, sehr gute Nachricht. Дьявол уже побежден. Der Teufel ist bereits besiegt. Да. Ja. Воздайте славу Господу. Ты меня правильно услышал. Du hast mich richtig gehört. Давайте вспомним, что сказал Иисус на кресте. Was hat Jesus am Kreuz gesagt? Все, конец, ребята. Also, aus mit euch, Game Leute. Over. Game over. Или что он сказал? Oder was hat все, gesagt? Ребята, давайте. Мне пока oder, было классно с вами. Jungs oder guys, also ich gehe, also tschüss. Нет, свершилось. Nein, er hat gesagt, es ist vollbracht. Свершилось. Es ist vollbracht. Сказал Иисус. Hat Jesus gesagt. Иисус уже одержал победу. Und Jesus hat bereits den Sieg errungen. И дьявол сегодня ходит. Und der Teufel geht heute. И смотрит. Und schaut. Так, так, так, так, так. Кто еще не знает? Wer kennt es noch кто nicht? Кто еще не знает, что Иисус одержал победу? Wer weiß es noch nicht, dass Jesus bereits den Sieg hat? Нет, знает. А, er weiß, doch. Doch, weiß ah, er он doch. Не знает. А, er weiß es nicht. Нет, doch. Вы знаете. Ihr да? Wisst es. Если вы не знали, то сегодня вы узнали. Wenn ihr es davor nicht gewusst Amen. Habt, dann wisst ihr es heute. И поэтому мы должны противостоять дьяволу. Deswegen sollen wir auch Teufel widerstehen. Мы читаем, как писал Иаков. Jakobus hat es gesagt. 4 глава, 7 стих. 4:7. Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht von euch. Понимаете, жизненные проблемы, какие-то тряски, обстоятельства. Also so die Probleme oder Erschütterungen im Leben. Они вот как этот ворон нападают на нас. Das ist wie dieser Rabe auf uns raufkommt. Они впиваются нам в шею. Und die schmeißen sich, die kommen in den Nacken. Да, и они тянут нас вниз. Und die ziehen uns nach unten. Но мы должны противостоять твердой верой. Aber wir sollen durch festen Glauben widerstehen. В молитве, в поклонении. In der Anbetung. Знаешь, дьяволу не нравится, когда ты в поклонении с радостью славишь Бога. Weißt du, dem Teufel gefällt es nicht, wenn du mit Freude in Anbetung bist. У него bist. Заканчивается воздух, когда ты молишься. Er bekommt keine Luft mehr, wenn du betest. И он убегает, он как этот ворон, отваливается. Er flieht von dir. Amen. Покориться Богу — это значит верить Его обетованиям. Sich Gott unterwerfen heißt, seinen Verheißungen Glauben schenken. Это действовать соответственно с этими обетованиями. Auch so zu handeln laut dieser Verheißungen. И вы знаете еще что? Кто-нибудь когда-нибудь видел орла в курятнике? Hat jemand einmal einen Adler in einem Hühnerstall gesehen? Я нет. А курицу в небе? Oder einen? Нет. Eine Henne in der Luft, also im Himmel? Почему? Warum nicht? Ну потому что орел знает свое место. Weil der Adler seinen Platz kennt. Твое место не в курятнике. Dein Ort ist nicht in einem Hühnerstall. Amen. Твое место в небесах. Dein Ort, dein Platz ты не курица, im Himmel. Du bist keine ты Henne, орел. Du bist ein Adler. Скажи своему соседу, ты орел. Sag bitte zu deinem Nachbarn, du bist ein ты орел. Adler. Du bist ein Adler. Ты орел. Du bist ein Adler. Аминь. Amen. Твоя стихия — небеса. Und deine Ebene ist Himmel. А не курятник. Und kein Hühnerstall. Поэтому поднимайся вверх, deswegen мечтай, достигай. Komm in die Höhe, träume weiter und erreiche auch deine Ziele. Перекрой кислород дьяволу. Und verdecke die Luft für den Teufel. Oder, ja. Аминь. Schließe die Luft zu. Кому я подчиняю сегодня жизнь свою? Und wem bin ich alles unterworfen heute? Страхом или Святому Meiner Духу? Angst oder Angst oder dem Heiligen Geist? Знаете, Святой Дух, он всегда ведет нас к Иисусу. Der Heilige Geist führt uns immer zu Jesus. Потому что Иисус — это моя праведность. Weil Jesus meine Gerechtigkeit. Это моя святость. Meine Heiligkeit. Это моя мудрость и искупление. Meine Weisheit und meine Befreiung, Erlösung. И когда искушения или какие-то проблемы приходят в мою жизнь, und wo die wo Probleme in meinem Leben kommen und Versuchungen, это даже не вопрос, насколько я прилагаю усилия. Es ist nicht mal die Frage, wie ich mich anstrenge. Вопрос в другом. Die Frage besteht woanders. Насколько тесен мой союз с Иисусом? Wie eng ich mit Jesus bin. У одной сестры как-то спросили. Man hat eine Schwester mal gefragt. Сестра. Schwester. Как ты справляешься вот с искушениями, когда они приходят в твою жизнь? Ты такая радостная всегда, веселая. Wie durchstehst du die Versuchungen in deinem Leben? Du bist immer so fröhlich. Она говорит, все очень просто. Sie sagt, es ist eigentlich alles einfach. Когда дьявол стучит в мою дверь, wenn der Teufel an meine Tür klopft, я позволяю Иисусу открыть ее. Ich lasse Jesus, dass die Tür öffnet. Позволь сегодня Иисусу открыть твою дверь. Lass bitte Jesus, dass die Tür öffnet. Позволь ему сегодня вмешаться в твою ситуацию. Und lass bitte zu, dass Jesus in deine Situation sich einmischt. Ведь твои силы все равно когда-нибудь закончатся. Deine Kräfte werden sowieso irgendwann mal ausgehen. Очень хорошо об этом написал Павел в послании Галатам. In Galater lesen wir, dass das hat Paulus geschrieben. Мы это еще прочтем, потом das будем молиться. Jetzt lesen noch und dann beten. 2 глава, 20 стих. Галатам 2:20. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу по плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Павел стремился больше и больше познавать свою жизнь в призвании для Иисуса Христа. Paulus strebte immer danach, sein Leben mehr in der Berufung zu leben. Это было приоритетом номер один для него. Das war die Priorität Nummer eins für ihn. И именно это помогло ему пройти его поприще. Und genau das hat ihm geholfen, seinen Weg zu gehen. Давайте и мы будем учиться у Павла. Lass uns auch von Paulus lernen. Взирать на Иисуса и учиться immer у Павла. Auf Jesus schauen und von Paulus lernen. Это позволит нам быть сегодня верными. Das wird uns dazu verhelfen, dass wir treu bleiben. Твердыми. Dass wir fest bleiben. И жить по принципу. Und dass wir immer Prinzipien im Leben haben. Небеса — моя цель. Himmel ist mein Ziel. Все или ничего. Alles oder nichts. Давайте мы сейчас помолимся. Lass uns jetzt beten. Давайте мы встанем, может Lass быть, uns aufstehen. Разгоним кровь. Молись сейчас вместе со мной. Bitte, bitte jetzt mit mir. И проси у Господа иметь правильные приоритеты в своей жизни. Bitte jetzt Jesus, die richtigen Prioritäten im Leben zu stellen. Которые помогут тебе оставаться посвященным Ему. Die dir auch dazu helfen werden, dass du weiterhin ihm hingegeben bist. Быть целеустремленным. Dass du zielstrebig bist. И не жить по принципу лучше, чем ничего. Und dass du nicht nach dem Prinzip lebst, besser als gar nichts. Да, но жить по принципу «все для небес». Sondern nach dem Prinzip zu leben, besser oder alles oder nichts. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, unser himmlischer Vater, wir sind dir dankbar, что Ты даешь нам цель, dass du uns ein Ziel gibst, и эта цель прекрасная. Und dieses Ziel ist ein wunderbares Ziel. Наша цель – небеса. Unser Ziel ist der Himmel. Отец, прости нас, Vater, vergib uns, что мы забывали об этом, dass wir es manchmal vergessen haben, что иногда мы смотрели не на небеса, а на обстоятельства вокруг нас. Dass wir manchmal nicht auf den Himmel geschaut haben, sondern auf die Umstände. Прости нас, пожалуйста, и помоги нам. Vergib uns bitte und vergib und hilf uns. Помоги нам, Господи, устремлять свой взор на небеса. Dass wir unser Blick immer auf dich richten. Искать близости с Тобой, Дух Святой. Dass wir die Nähe mit dir, Heiliger Geist, suchen. Быть посвященными людьми. Dass wir Hingabe haben. И чтобы иметь правильные приоритеты в этой жизни. Dass wir auch richtigen Prioritäten im Leben stellen. Я благословляю каждого в этой комнате. Und ich segne alle hier in diesem Raum. Твоей мудростью. Mit deiner Weisheit. И прошу, наполни. Und ich bitte dich, fühle du. Каждое сердце ищущее. Jedes suchende Herz auf. Твоей мудростью и любовью. Mit deiner Weisheit, mit deiner Liebe. Если кто-то нуждается в ответе, wo jemand vielleicht eine Antwort braucht, ответь сегодня ты, Дух Святой. Gib du bitte ihnen die Antwort. Только так, как ты это можешь. Nur so, wie du es kannst. Мы за все тебя благодарим. Wir danken dir за все alles. Тебя славим. Wir ты великий dich Бог, и ты достоин славы. Gott, und du bist der ganzen Ehre würdig. Ты достоин нашего поклонения. Du bist würdig unserer Anbetung. Все это принадлежит одному тебе, великий und das Бог. Alles gehört nur dir allein, unser großer Gott. Исцеляй. Also heile uns. Научай нас. Und lehr uns. Мы твои. Wir sind deine. Вся слава тебе. Nur dir allein gehört der Во имя Иисуса мы молились. Im Namen Jesu Christus haben wir gebetet. Аминь. Amen. Hallelujah.